Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung All de Gucker diskutiert mit Frau Gerber, Mutter von 2 pubertierenden Kindern, und Frau Steiner, Direktorin einer internationalen Sekundarschule, über das Thema Jugendgewalt. Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio ABC. Gewalttaten von Jugendlichen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Leider. Wir diskutieren darüber mit Frau Steiner, der Direktorin einer internationalen Sekundarschule, und Frau Gerber, Mutter von 2 pubertierenden Kindern. Frau Steiner, Sie haben eine langjährige Erfahrung mit Jugendlichen. Was meinen Sie, sind Jugendliche in den letzten Jahren gewalttätiger, aggressiver geworden? Oder war es immer so? Dass die Teenager schnell gereizt, also genervt werden, ist nichts Neues. Sie verlieren leicht die Geduld und dann kann es zu Streitereien kommen. Allerdings ist die Gewaltbereitschaft gestiegen. Das sehen wir jeden Tag auf dem Schulhof. Aha. Ob tatsächlich die Jugendlichen immer krimineller, immer gewalttätiger werden, wollte auch eine Studie herausfinden. Die Ergebnisse sind beunruhigend. Ein Viertel aller Jugendlichen im 9. Schuljahr hat bereits mindestens einmal eine Körperverletzung begangen oder bei einer Gruppenschlägerei mitgemacht. Ich möchte hierzu auch was sagen. Ja, bitte, Frau Gerber. Zahlen entsprechen nicht immer der Wirklichkeit. Der Grund für die Zunahme könnte ebenso gut sein, dass heute mehr angezeigt wird. Ganz im Gegenteil. Es wird sogar weniger angezeigt als in den vorigen Jahren. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich wundere mich auch darüber. Denn gerade so etwas sollte man sich nicht gefallen lassen. Nun möchte ich nach der Rolle des Elternhauses bei der Gewaltbereitschaft der Jugendlichen fragen. Ich meine nicht die Familie als Vorbild, das ist klar, sondern die Kontrolle durch die Familie. Frau Steiner, was meinen Sie dazu? Da haben Sie den richtigen Punkt getroffen. Wenn die Eltern nicht kontrollieren, wo sich ihre Kinder aufhalten, mit wem und was sie machen, dann entstehen die Probleme. Und genau in solchen Fällen haben Jugendliche ein problematisches Verhalten. Sind Sie der gleichen Meinung, Frau Gerber? Ja, es ist ja immer leicht zu sagen, die Familie ist an allem schuld. Dann haben die anderen Institutionen keine Verantwortung für Missstände. Ich würde sagen, jeder Fall ist anders. Wenn Eltern nicht kontrollieren können oder wollen, wäre vielleicht eine Ausgangssperre die Lösung. In Interlaken, Zurzach, Biel und in vielen anderen Städten und Gemeinden dürfen sich Schüler zwischen 23 und 6 Uhr nur dann in öffentlichen Räumen aufhalten, wenn sie von den Eltern begleitet werden. Die Erfahrungen mit dieser Maßnahme sind sehr positiv. Was meint die Mutter von 2 Jugendlichen dazu? Ich sehe nicht ein, warum meine Buben nicht allein vom Sportverein nach Hause kommen können, weil ein paar ausländische Familien ihre Kinder nicht erziehen können. Das Gesetz sollte nur für die Ausländer gelten. Ach, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie haben aber starke Vorurteile, Frau Gerber. Ich bin über 20 Jahre in dieser internationalen Schule und ich kann Ihnen sagen, dass das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen gar kein Problem ist. Ganz im Gegenteil. Wir erziehen unsere Schüler dazu, dass sie tolerant sind. Und in der Erziehung sehe ich mehr Chancen als in Verboten und Gesetzen. Dazu noch eine Information. Die schlimmsten Gewalttaten in den letzten Jahren wurden durch Schweizer Jugendliche begangen, nicht durch ausländische. Frau Gerber, Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihre Kinder Sport treiben. Glauben Sie, dass Sport eine präventive Wirkung haben kann? Kann man also durch Sport Gewalttaten verhindern? Mein Mann und ich haben uns aus ganz anderen Gründen dafür entschieden, dass unsere Kinder Sport treiben. Aber Sport kann zweifellos auch dabei helfen. Einerseits lernt man dort Fairplay und andererseits kann man sich ganz gut abreagieren. Teilen Sie diese Meinung, Frau Steiner? Jein, sicher hat Sport eine Menge Vorteile, das bezweifelt niemand. Aber er hat nicht a priori eine präventive Wirkung. Das hängt von der Sportart ab. Es gibt nämlich Sportarten, die mit viel Gewalt verbunden sind. Der Anteil der gewalttätigen Jugendlichen bei Kampfsport ist zum Beispiel sehr hoch. Interessant. Nun ein anderes Stichwort. Alkoholkonsum. Wie wir alle wissen, macht Alkohol aggressiv. In der Schweiz verbietet das Gesetz den Verkauf von Wein, Bier und Apfelwein an unter 16-Jährige und von Spirituosen, Aperitifs und Alkopops an unter 18-Jährige. Ist das Ihrer Meinung nach genug? Sollte vielleicht das Gesetz noch strenger werden, Frau Gerber? Ja, auf jeden Fall. Man sollte den Verkauf von Alkohol jeder Art an unter 18-Jährige verbieten. Denn Alkohol hat Auswirkungen auf das Verhalten und dies kann sich in Streit äußern. Und was meinen Sie, Frau Steiner? Ich befürchte, eine Änderung des Gesetzes würde kaum helfen. Das Problem liegt nicht daran, dass jemand unter 18 Bier oder Wein kaufen darf. In meinen Augen hängt das vielmehr damit zusammen, dass Jugendliche gern etwas Unerlaubtes machen. Auch eine Gewalttat? Natürlich. Oft wollen die Jugendlichen zeigen, dass sie stärker sind. Sie wollen Eindruck machen und erwarten die Anerkennung der anderen. Was für Vorschläge hätten Sie, Frau Steiner, um dieses komplizierte Problem anzugehen? Jugendgewalt ist nicht ein Problem, das nur die eine oder die andere Seite lösen kann. Zusammenarbeit von Familie, Schule, Staat und so weiter ist erforderlich. Am wichtigsten finde ich, dass alle klar zeigen, Gewalt wird nicht toleriert. Und Sie, Frau Gerber? Wichtig finde ich auch, dass die Kinder konfliktfähig werden. Die meisten Kinder sind Einzelkinder und haben nie gelernt, mit anderen zu streiten. Da könnte die Schule helfen, meine ich. Meine Damen, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio ABC. Gewalttaten von Jugendlichen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Leider. Wir diskutieren darüber mit Frau Steiner, der Direktorin einer internationalen Sekundarschule, und Frau Gerber, Mutter von zwei pubertierenden Kindern. Frau Steiner, Sie haben eine langjährige Erfahrung mit Jugendlichen. Was meinen Sie, sind Jugendliche in den letzten Jahren gewalttätiger, aggressiver geworden? Oder war es immer so? Dass die Teenager schnell gereizt, also genervt werden, ist nichts Neues. Sie verlieren leicht die Geduld und dann kann es zu Streitereien kommen. Allerdings ist die Gewaltbereitschaft gestiegen. Das sehen wir jeden Tag auf dem Schulhof. Aha. Ob tatsächlich die Jugendlichen immer krimineller, immer gewalttätiger werden, wollte auch eine Studie herausfinden. Die Ergebnisse sind beunruhigend. Ein Viertel aller Jugendlichen im 9. Schuljahr hat bereits mindestens einmal eine Körperverletzung begangen oder bei einer Gruppenschlägerei mitgemacht. Ich möchte hierzu auch was sagen. Ja, bitte, Frau Gerber. Zahlen entsprechen nicht immer der Wirklichkeit. Der Grund für die Zunahme könnte ebenso gut sein, dass heute mehr angezeigt wird. Ganz im Gegenteil. Es wird sogar weniger angezeigt als in den vorigen Jahren. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich wundere mich auch darüber, denn gerade so etwas sollte man sich nicht gefallen lassen. Nun möchte ich nach der Rolle des Elternhauses bei der Gewaltbereitschaft der Jugendlichen fragen. Ich meine nicht die Familie als Vorbild, das ist klar, sondern die Kontrolle durch die Familie. Frau Steiner, was meinen Sie dazu? Da haben Sie den richtigen Punkt getroffen. Wenn die Eltern nicht kontrollieren, wo sich ihre Kinder aufhalten, mit wem und was sie machen, dann entstehen die Probleme. Und genau in solchen Fällen haben Jugendliche ein problematisches Verhalten. Sind Sie der gleichen Meinung, Frau Gerber? Ja, es ist ja immer leicht zu sagen,